schwach Balalaika, gab er zum Abschied mir. Eine schwarze Balalaika blieb mir vom Glück mit dir. Sascha, Sascha, deine Lieder sing ich immer wieder. Ich saß allein auf einer Bank im Park vor der Akademie. Er sprach mich an und es begann eine Romanze wie noch nie, wie noch nie. Und die schwarze Balalaika aus einem fernen Land sagte mir auch ohne Worte, was dein Herz für mich empfand. Oh Sascha, Sascha, deine letzter Kuss, der Traum war aus, dein Zug fuhr in die Nacht hinein. Mein Herz war leer, nur fremde Menschen um mich her. Ich war allein, so allein. Eine schwarze Balalaika gab er zum Abschied mir. Eine schwarze Balalaika blieb mir vom Glück mit dir. Sascha, Sascha, dein